Kräften angestrebte Verschärfung des Abtreibungsverbots befürworten. In New York haben Vertreter der EU und der USA mit einer neuen Verhandlungsrunde zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP angefangen. Das Ziel, noch in der Amtszeit von US-Präsident Obama fertig zu werden, wird wohl kaum erreicht. Zu viele Punkte sind noch offen. Einzelheiten von Sabine Hackländer, WDR Brüssel. Es ist die 15. und voraussichtlich letzte Verhandlungsrunde dieses Jahres, wenn nicht sogar die letzte überhaupt, wie Kritiker eines TTIP-Abkommens immer wieder gerne mutmaßen. Dem widerspricht die EU-Kommission vehement. Dass bisher kaum Fortschritte in den insgesamt rund 30 Kapiteln erzielt worden sind, hält man in EU-Kreisen keineswegs für richtungsweisend. Schwierig bleiben offenbar weiter die Verhandlungen über den Zugang europäischer Firmen zu Staatsaufträgen in den USA, der Schutz europäischer Herkunftsangaben und der in Europa heftig umstrittene Investorenschutz. Die weiteren Meldungen jetzt im Überblick. Der russische Präsident Putin hat ein Atomabkommen mit den USA auf Eis gelegt. Die Abrüstungsvereinbarung gilt seit 6 Jahren und regelt die Beseitigung von waffenfähigem Plutonium. Putin will es nun fortsetzen, wenn sich die USA aus osteuropäischen NATO-Ländern zurückzieht. In Afghanistan gibt es wieder Kämpfe um die Provinzhauptstadt Kunduz im Norden des Landes. Taliban-Kämpfer sind in das Stadtzentrum eingedrungen und liefern sich Schusswechsel mit Sicherheitskräften. In Kunduz sind noch einige Soldaten der Bundeswehr stationiert. Vor einem Jahr hatten die Taliban die Stadt schon einmal vorübergehend eingenommen. Das Münchner Oktoberfest hat 300.000 weniger Besucher angelockt als im vergangenen Jahr. Die Veranstalter zogen am letzten Tag Bilanz und schätzen die Gästezahl auf 5,6 Millionen. Noch weniger waren es zuletzt 2001. Jetzt noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Landesintegrationsminister Schmelzer wünscht sich einen differenzierten Blick auf den Islam. Zum Tag der offenen Moschee sagte Schmelzer in Witten, der Islam sei vielschichtiger, als die meisten Menschen glaubten, je nach Glaubensrichtung, Herkunftsland und persönlicher Einstellung. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen in der Nacht oft dicht bewölkt, aber weitgehend trocken. Nur anfangs im Sauerland und im Siegerland noch letzte Schauer. Im Rheinland und Ruhrgebiet gering bewölkt oder klar und stellenweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Morgen erst trüb, dann neblig. Im Tagesverlauf im südlichen Rheinland und zur Eifel in Wolken, sonst sonnig. In Paderborn 15 Grad, in Kleve 17 und im Bergisch Gladbach 18 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage, Staus oder Stocken. WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Ein sonderbarer Verein ist das. Man weiß nicht so genau, ist es eine Sekte, eine Bürgerbewegung und was genau wollen die eigentlich? Turbo Germany heißt die Bewegung, bei der viele dabei sein wollen, ohne so genau zu wissen, worum es da eigentlich geht. Das erste Hörspiel von Leif Rand, der mit seinem Roman Leuchtspielhaus zu einem der wichtigsten jungen Schriftsteller in Deutschland wurde. Turbo Germany im WDR 3 Hörspiel. Gerade weil ich beruflich viel unterwegs bin, hilft mir der Content von Turbo Germany, mich auf die Dinge zu besinnen, die mir wirklich gefallen. Turbo Germany erinnert mich daran, dass ich nicht alleine bin. Mich erdet das. Ich kann das gleich überhaupt, obwohl ich eigentlich nie unterwegs bin. Mir gibt der Content aber das Gefühl, unterwegs zu sein. Ich gehe mit Turbo Germany auf innere Reisen. Entschuldig mich bitte, ich muss hier raus. Ich wohne da vorne im Plattenbau. Welche Etage? Fast ganz oben. Dann überblicken Sie ja die halbe Stadt. Exakt. Nice. Alles Gute für Sie. Für Sie auch. Schöne Reise. Da sieht man es wieder. Diese Herzlichkeit zwischen uns gerade, wie die spontan aufgebrandet ist. Das wäre jetzt ohne das Stichwort Turbo Germany gar nicht passiert. Schwer zu sagen, woran genau das liegt. Ich weiß nur eins. Das über dem Content liegende Gefühl ist richtig. Und wo treibt es Sie denn heute hin, dieses Gefühl? Ich fliege nach Athen. Ich halte Athen für den momentan interessantesten Ort Europas. Warum sagen Sie das dazu? Was jetzt genau? Was Sie von der griechischen Metropole Athen halten. Ich habe manchmal Angst, missverstanden zu werden. Sie hören Turbo Germany. Turbo Germany. Ein Radiostück von Leif Rand. Eine deutsche Einkaufszone. Klares Winterwetter. Die Sonne scheint. Vor einem Starbucks-Kaffeehaus äußern sich junge Menschen mit dampfendem Atem zu den großen deutschen Partys. Ich würde mich bis zu einem gewissen Grad schon als Karnevalist betrachten. Also ganz allgemein schätze ich den Ausnahmezustand. Daher würde ich wahrscheinlich auch auf dem Oktoberfest saufen. Aber das ist mir einfach weniger sympathisch. Diese Trachten. Ich finde es schon bedrückend, dass das überhaupt Leute ernst nehmen. Aber ich bin halt auch kein Bayer. In letzter Zeit höre ich immer öfter, dass Leuten das Oktoberfest gefällt. Das sind meistens Leute, die ironisch hinfahren, um sich das mal anzusehen. Und dann haben sie da ernsthaft Spaß und werden zu Fans. Zu Leuten, die dann im Schanzenviertel sitzen und sagen, ich liebe die Wiesen. Ja, das ist auch so ein Distinktionsgehabe und leise Provokation. Wahrscheinlich. Weil man offiziell das Oktoberfest abzulehnen hat in unseren Kreisen, findet man das jetzt eben gut. Ich habe nichts dagegen, dass die Leute diese Erfahrung machen. Aber ich weiß, das wäre nichts für mich. Ich bin da zu altmodisch. Als ich damals auf dem Oktoberfest war, spielten sie Viva Colonia als drittletztes Lied. Ganz kurz bevor das Oktoberfest 2014 endete. Das hat mich doch ziemlich verwirrt. Ich dachte, okay, so wächst Deutschland jetzt also zusammen. Ich glaube, diese regionalen Identitäten sind für weite Teile der oberen Mittelschicht blanke Nostalgie. Ein Smalltalk-Thema, so ähnlich wie das Wetter. Nationalität hat dagegen noch eine entscheidende Bedeutung, wegen der Sprachbarrieren. Aber es gibt Milieus, die selbst diese Kategorie aufzulösen wissen. Durch Sprachkenntnisse und viele Reisen. Und durch Geld. Ja, klar. Willkommen hier im Studio. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ich finde das ja hochinteressant, aber die Frage nach einem Deutschlandgefühl in der Mitte der 10er-Jahre ist immer auch eine Frage nach der psychologischen Disposition jener Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Warum denn in der Medienbranche? Finden Sie, die ist entscheidend? Irgendwie doch, ja. Für das Gefühl schon. Und arbeite ich auch in der Medienbranche, wenn mein YouTube-Channel 35.000 Abonnenten hat? Ein Moment prekärer Stille im Kulturradio. Ein Seminarraum der Humboldt-Universität zu Berlin. Wenige Studenten. Ein Beamer älteren Baujahrs projiziert einen essayistischen Videofilm an die Wand. Der turbobewusste Mover denkt sich selbst als Bauhausarchitektur. Die digitalen Armbanduhren, die für ihn typisch sind, bestehen aus neuartigen Kunststoffen, die aber nicht neuartig aussehen. Ein leiser Futurismus? Retrofuturismus. Im Streben nach Zukunft liegt immer auch Nostalgie. Am Kopf des Seminarraums sitzt Dozent Jankowski, ein erfahrener Leser und Denker, der vor den meisten seiner Veranstaltungen ein großes Glas Rotwein trinkt. Im Streben nach Zukunft liegt immer auch Nostalgie. Die Zukunft als nostalgisch zu betrachten, ist Ästhetizismus pur. Damit macht sich das gesamte Turbo Germany-Projekt von vornherein sozial irrelevant. Die meisten Studenten blicken matt auf das eingefrorene Videobild vor ihnen. Nicht zu Alexander Konami. Alexander, der sein Studium mit einer Nebentätigkeit als Fotomodel finanziert, einem Job, den er ablehnt, macht wütende Notizen auf seinem Spiralblock. Was diese Bewegung jedoch auszeichnet, das muss man ja wohl lassen, sie scheint ihre Social-Media-Kanäle mit einer gewissen Virtuosität zu bespielen. Kann mir jemand ein Beispiel dafür nennen? Ja, zum Beispiel, wie sich diese Blu-ray verbreitet. Zum Beispiel. Zeitgleich in einem vietnamesischen Schnellrestaurant. Stell dir mal vor, es würde plötzlich keine Dialekte mehr geben. Kein Oberfränkisch, kein Südhessisch, kein Hannoveranisch. Man würde seelisch austrocknen. Man braucht diese Kommunikation von Heimat, selbst wenn es die Heimat eines anderen ist. In meinem Bekanntenkreis ist es so, dass diejenigen, die Dialekt sprechen, insgeheim die beliebteren Personen sind. Die werden, wenn sie nicht anwesend sind, dem Dialekt nachgeahmt. Aber das ist nie böswillig gemeint. Das ist viel eher als Hommage zu verstehen. Mit Akzenten verhält es sich ähnlich. Wir Hochdeutschen, wir lieben doch die Leute mit den Akzenten. Am liebsten hätten wir selbst einen. Ja, stellt euch mal vor, man könnte mit dänischem Akzent einen Tisch reservieren. Das wäre schon mal schön. Ich würde das nicht ganz so verallgemeinern. Ein entscheidender Punkt ist immer noch das Gesagte. Wir Hochdeutschen lieben die klugen Köpfe, die dennoch starken Akzent oder Dialekt sprechen. Diese Kombination ist unschlagbar. Professoren, die Vorlesungen im Dialekt halten? Naja, Professoren nicht unbedingt. Aber schon Leute, die sich im akademischen Milieu bewegen, viel unterwegs sind und trotzdem eine regionale Identität mit sich herumtragen. Das gibt halt. Und Spaß macht's auch. Irgendwie auch bedrückend. Was? Dass wir so sind. So entfremdet von dem, was uns eigentlich glücklich macht. Ach komm, es geht dir ja wohl nicht schlecht. Natürlich nicht. Aber ein bisschen sehne ich mich schon nach was. Echt, Leute, wenn ihr hier im Schneckentempo rumfahrt, dann... Der ehemalige Printjournalist Jochen Grindhammer steht im Stau des Hamburger Berufsverkehrs. Wie so oft verfolgt er das Programm des Kulturradios mit einem leichten Unbehagen. Bei mir ist es so, ich war nie besonders sprachbegabt. Mehr als Englisch ist wirklich nicht drin, oder? Mir fehlt einfach der Biss, ich weiß es nicht genau. Und ich wollte auch nicht wie alle anderen in die USA, um dann Roadtrip zu machen. Ich finde das kindisch. Diese Fixierung dorthin ist schon krank. Ich kann auch diesen ganzen L.A.-Hype nicht mehr ertragen. Seit Jahren geht es jetzt so. Egal, welches Magazin du aufschlägst, als würde es auf der ganzen Welt nur drei Orte geben. L.A., New York, ja, so kann es ja nicht gehen. Und alle drei Orte werden gleichzeitig totgesagt. Und das ist völlig zu Recht. Das ist alles so wahnsinnig depressiv. Wahrscheinlich hat Turbo Germany deshalb auch angefangen, Deutschland als Chance zu begreifen. Also ja, das Leben in Bremen, das ist es jetzt für mich. Das klingt, als hätten Sie sich relativ lang einem relativ großen Druck ausgesetzt gefühlt. Würden Sie sagen, es gibt so eine Art Sozialdruck, der nach Internationalität verlangt? Ja, eben nicht nach Internationalität, nach Amerikanität. Amerikanismus. Amerikanität. Mit dem Begriff arbeite ich schon lange. Stimmt, entschuldigen Sie. Das ist ein Keyword in Ihren Video-Essays, nicht wahr? Exakt. Okay. Und seit Sie sich der Turbo-Germany-Bewegung angeschlossen haben, fühlen Sie eine Art Erleichterung? Vielleicht, ja. Aber es fragt sich doch, ob daraus nicht bald neuer sozialer Druck entsteht. Die Bewegung kommuniziert ein doch recht hermetisches Bild nach außen. Der Zugang wird beworben, scheint aber zugleich nicht gerade leicht zu sein. Oder schätze ich das falsch ein? Also die Sache ist die, jeder, der wirklich möchte, kann zu der Bewegung beitragen. Es wird nur eine gewisse Flexibilität vorausgesetzt. Viele Deutsche denken in so übertriebenen alten Mustern. Die denken noch so... Der Studiogast zeichnet Anführungszeichen in die Luft. Kapitalismus und... Der Studiogast zeichnet noch deutlichere Anführungszeichen in die Luft. Sozialismus oder Toleranz und Intoleranz. Rückwärtsgewandt, fortschrittsorientiert. Wer da nicht rauskommt, naja, der wird vermutlich kein Turbo-Germany-Mover werden. Man nennt sich Turbo-Germany-Mover? Warum nicht einfach Turbo-German oder gar Turbo-Deutscher? Ja, glauben Sie allen Ernstes, dass Turbo-Germany vorschreibt, wie sich seine Mover zu nennen haben? Das wäre alles nur nicht Turbo-Germanischen. Dennoch glaube ich, dass es in der gesamten Bewegung niemanden gibt, der sich freiwillig Deutscher nennt. Okay. Ich glaube, so ganz langsam komme ich Ihnen auf die Spur. Ja, so ganz langsam komme ich dem auf die Spur. Und dann hören wir uns wieder mit dem Gespräch über Turbo Germany, ein neues Online-Phänomen. Ach nö, hier. Ja, Konami, bitte. Im schlecht besuchten Seminarraum der Berliner Humboldt-Universität hebt derweil Alexander Konami die Hand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würden viele Geisteswissenschaftler einen Rechtfertigungsdruck empfinden. Also, ich habe ja vorher in einem eher angewandten Studiengang studiert und da scheinen die Berührungsängste mit dem, ja, wie soll ich sagen, dem Intuitiven auf jeden Fall geringer. Und ich glaube auch, dass man sich da ein bisschen etwas verbaut, wenn man diese Dinge so schnell und pauschal abtut. Verstehen Sie, was ich meine? Nun, das ist ein interessanter Kommentar, Konami. Ich würde jedoch die Frage stellen, inwiefern diese Turbo-Germany-Bewegung tatsächlich als intuitiv bezeichnet werden kann. In der Außendarstellung bemühen sie sich ja recht offensichtlich um so etwas wie die performative Vermeidung eines ideellen Programms, aber eben darin besteht ja ihr Programm. Ja, das ist vieles, aber nicht intuitiv, sondern im Gegenteil hochkonzeptionell. Aber lassen Sie uns dieses Tutorial, das sich in den letzten Wochen ja doch recht schnell verbreitet haben soll, noch etwas weiter anschauen. Irgendwie ist das Nachtleben ausgeblutet. Das gibt's nur noch für die Touristen. Es kommt mir immer öfter so vor, als würde der eigentliche Inhalt, also die Musik und das Interieur und der alles miteinander verbindende Vibe, für die Leute gar keine Rolle mehr spielen. Es gibt da kein kritisches Bewusstsein. Es gibt nur noch den Versuch, möglichst nicht falsch zu machen, möglichst dazuzugehören, sich nicht ganz abhängen zu lassen. Warst du schon mal auf dem Turbo Germany All-Nighter tanzen? Diese Feste sind schon noch gut. Da liegt noch was in der Luft, finde ich. Ehrlich gesagt, habe ich die wohl immer verpasst. All-Nighters? Turbo Germany. Mehr als nur Tanz. Leute, die mit Turbo Germany assoziiert werden, gehen nicht über Körperfrei schwimmen. Nicht mal die Jungs machen das. Dabei könnten die wahrscheinlich eher nackt rumlaufen als die meisten anderen hier. Aber diese Neoprenhemden sehen schon nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon sehr verklemmt, aber lustig. Neopren? Turbo Germany. Mehr als nur Fashion. So, ich halte hier mal an. Gibt es Kommentare? Frau Brünner, vielleicht, ja? Die finden das halt lustig, das ist eigentlich alles. Narzisstische kleine Machos, die mit Jugendkultur kokettieren. Ja, ich sehe das nicht unähnlich, aber könnten Sie diese Meinung auch anhand des Gesehenen begründen? Mehr als nur Fashion, mehr als nur Tanz, allein die Motivwahl. Das ist Konsumkultur pur schallironisiert. Ja, aber ganz ehrlich, wer sich davon provozieren lässt, ist doch selber schuld. Leute, die in diesen Kategorien denken, Konsum, Gegenkultur, links, rechts, haben in dieser Bewegung gewiss nichts verloren. Das ist deren Türpolitik. Genau da setzen die ja an. Also ich glaube herauszuhören, Herr Konami, dass Sie sich durchaus mit der Bewegung oder zumindest mit Ihrem Humor identifizieren können. Wem im Raum geht es denn noch so? Sie dürfen sich gerne trauen. Ich werde deswegen niemanden Abzüge geben. Bekennen Sie sich ruhig zu Germany, Turbo. Aha, so. 3 von 14, eine Frau, 2 Männer. Ich würde sagen, knapp über der 5%-Hürde. Das ist bemerkenswert. Gut, dann fahren wir fort. Zeitgleich in der Kölner U-Bahn. 2 junge Männer sitzen nebeneinander und blicken auf ihre Touchscreens. Hast du die Turbo Germany App? Jetzt eine App? Leider nein, ich dachte nur, falls sie eine hat, dann du. Wäre irgendwie auch komisch gewesen. Was? Na, wenn die jetzt eine App hätten. Herzlich willkommen zurück. Das Faszinierende, das muss ich schon zugeben, ist dieses grundsätzlich widersprüchliche Gefühl, das der Auftritt der Turbo-Germany-Bewegung in mir erzeugt. Man hält sie für ein durchweg digitales Phänomen, dabei treten sie im Internet doch vorwiegend vermittelt auf. Zum Beispiel dieses Werbespot-Tutorial kursiert online, doch lediglich als Raubkopie. Ja, eigentlich ist es eine Blu-ray, die kann man bestellen, auch online. Aber nicht auf Amazon. Natürlich nicht, nur in ausgewählten Shops. Und wann haben Sie sich entschlossen, auf Ihrem YouTube-Channel immer wieder auf Turbo Germany zu verweisen? Wie alle guten Dinge begann das als Witz. Ich machte mich über den Begriff lustig, Turbo Germany. Also nicht auf gehässige Art und Weise, wie man es ja oft erlebt, sondern offen. Ich habe so Wortspiele gemacht. Turbo Germany, Mermany, Turbo, Mobo. Naja, so richtig gut waren die vielleicht gar nicht. Aber jedenfalls hat mich dann kurz darauf ein CD von denen angeschrieben, auf ziemlich charmante Weise, und hat mich in die Questionbox eingeladen. Hattest du in den letzten beiden Wochen einen religiösen Moment? Ja. Kannst du den Namen der Person nennen, in die du zuletzt verliebt warst? Ja. Bist du schon einmal mit Hilfe von akustischen Täuschungen, zum Beispiel einem Set von Binaural Beats, zu einem Höhepunkt gekommen? Nein. Kannst du den Namen der Person nennen, die momentan für dich schwärmt? Ja. Hast du in den letzten beiden Wochen über einen Webcontent gelacht? Ja. Hast du in den letzten beiden Wochen einen herausragenden Film gesehen? Nein. Hast du in den letzten beiden Wochen einen herausragenden Text gelesen? Nein. Hast du in den letzten beiden Wochen jemanden glücklich gemacht? Vielleicht ein bisschen? Ja oder nein? Ja. Hast du manchmal originäre Gedanken? Ja. Vielen Dank. Turbo Germany möchte in Zukunft gerne mit dir arbeiten. Mama, der Mann da drüben trinkt jetzt schon sein viertes Weizen. Der Mann kann trinken, so viel er möchte. Ein deutscher Intercity-Expresszug. Mutter und Kind sitzen auf den roten, leicht abgewetzten Polstern des Bordbistros. Hinter den Fensterscheiben zieht Nordhessen vorüber. Papa wäre schon voll besoffen. Stefan ist ja auch kein Bayer. Ich bin auch kein Bayer, wenn ich bitten darf, gell? Ich bin ein Turbo-Germany-Mover. Nichts für ungut. Turbo-Germany-Mover denken postföderalistisch, sogar postnational. Ja, na dann, Prost. Lassen Sie es sich schmecken. Außerdem sind es alkoholfreie Weizen. Alkoholfrei? Warum trinken Sie es dann? Leon, es ist ganz einfach seine Entscheidung. Mit den Weizenbieren durchlaufe ich ein Experiment. Es geht um die pure Menge alkoholfreien Weizenbieres. Von Fulda bis Göttingen. Mein Ziel sind 7 volle Humpen. Warum? Eine Wette wahrscheinlich. A Performance. Ein Mann, der dem Weizenbiertrinker gegenüber sitzt und ihn mit seinem Telefon filmt, schaltet sich ein. Lange Dialoge waren dabei aber eigentlich nicht geplant. Mach mal ernst. Du torpedierst uns das ganze Video. Bin nur gut in der Zeit. Darf ich auch ein alkoholfreies Weizen? Meinst du, dass dir das schmeckt? Vielleicht. Alexander Konami geht schlecht gelaunt durch den klirrend kalten, sonnigen Vormittag. Hey, Alex! Die junge Caro Michels, die gerade mal im zweiten Semester, dafür aber schon ziemlich gut vernetzt ist, spricht ihn von der Seite an. Ich sollte was essen, ja. Sie weiß deutlich mehr über Alexander als er über sie. Was ist denn los? Wieso? Du siehst traumatisiert aus. War das Wochenende so arg? Nein, gar nicht. Ich war überhaupt nicht draußen. Ich war nur einmal im Kino. Es gab gerade so eine ewig dumme Diskussion über Turbo Germany. Im Seminar? Mhm. Wer redet denn über die? Dieser scheiß Jankowski. Der hat versucht, ihr Tutorial auseinanderzunehmen. Dabei versteht er den Ansatz überhaupt nicht. Und ich frage mich echt, was ich hier lernen soll. Fragen sich das nicht alle? Hey, warum glaubt ihr unter 22-jährigen Mädels immer, die Welt komplett und eiskalt zu durchdringen? Was sollten welche Chicks noch kommen? Oh, come on, wie alt bist du denn? Fast 26 schon. Oh, wow, 6 Jahre Unterschied. Bild dir bloß was drauf ein. Ich bild mir gar nichts drauf ein. Ich weiß, dass ich noch klein bin. Viel zu klein für mein Alter. Ich habe jetzt diese Fragerunde gemacht. Die Question Box? In diesem Moment beginnt Caro Michels die Unwahrheit zu sprechen. Ja, da war ich auch schon. Und? War ganz gut. Ich habe noch keine Rückmeldung. Du? Na, nicht direkt. Hast du in den letzten 2 Wochen einen herausragenden Text gelesen? Ja. Ja, und zwar den ersten Band der Trilogie. Hast du in den letzten 2 Wochen über einen Webcontent gelacht? Ja, sicher. Mehrmals sogar. Hast du in den letzten 2 Wochen einen herausragenden Film gesehen? Nee. Auch in den letzten 2 Jahren nicht. Kannst du den Namen einer Person nennen, die momentan für dich schwärmt? Ja. Hast du in den letzten 2 Wochen jemanden glücklich gemacht? Nee. Bist du schon einmal mit Hilfe von akustischen Täuschungen, zum Beispiel einem Set von Binaural Beats, zu einem Höhepunkt gekommen? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also, naja, ein bisschen Übung braucht das schon, aber ich denke, ich bin generell ziemlich empfänglich für diese Frequenz- und Tonspielereien. So ASMR-Videos, die funktionieren auch ganz klasse bei mir. Da finden dann manchmal richtige Gänsehautpartys statt. Hast du manchmal originäre Gedanken? Ja. Kannst du den Namen der Person nennen, in die du zuletzt verliebt warst? Allerdings. Ja oder nein? Ja. Hattest du in den letzten 2 Wochen einen religiösen Moment? Nein. Warum nicht? Mir fehlte die Bereitschaft dazu, weil ich zu beschäftigt war. Ich kam ja nicht mehr zum Joggen. Vielen Dank. Turbo Germany möchte in Zukunft gerne mit dir arbeiten. Oh. Generell ist es so, dass die Bereitschaft für eine Zusammenarbeit meistens da ist. Aber das heißt noch nicht viel. Erst nach einiger Zeit erweist sich ja, ob man der Bewegung wirklich hilft oder nicht. Es geht ja um Fortschritt. Aber manchmal eben auch genau nicht darum. Man kann ja auch mal Sachen so lassen, wie sie sind. Oder auch wieder herstellen. Zurückdrehen quasi. Aber wer entscheidet das? Gibt es ein Leitungsteam? Sie sprachen vorhin von einem CD? Klar. Es gibt CDs, viele sogar, aber die setzen sich nicht über die Gesamtheit der Bewegung hinweg. Alle Mover entscheiden zusammen. Aber wie geht das vor sich? Gibt es Vollversammlungen oder etwas, das Parteitagen gleicht? Nein, sowas gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie denn Ihren Besuch hier im Studio zum Beispiel mit einem dieser CDs von Turbo Germany abgesprochen? Nein. Warum sollte ich? Ich bin doch in erster Linie als YouTuber hier, als eigene Marke. Aber wir haben Sie schon abgesprochenerweise eingeladen, um über Turbo Germany mit Ihnen zu sprechen. Ja. Ja, klar. Sie können also nicht wissen, was Turbo Germany von Ihrem Radioauftritt hält? Ob Sie das überhaupt gutheißen, dass einer von Ihnen in so ein altertümliches Medium geht? Nein, natürlich nicht. Die Grundlage unter uns Movern ist Vertrauen. Ja, dann danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Und auch dieses Interview können Sie jederzeit nachhören auf unserer Website. Und wir melden uns gleich nach den Nachrichten wieder mit Gedanken zu Tannhäuser. Im Morgengrauen eines Februarsonntags stehen zwei junge Männer Anfang 20 gut gelaunt und hellwach neben Caro Michels in der langen Schlange einer Diskothek für elektronische Musik. Viele der Männer und Frauen, die sich dort aufgereiht haben, sehen blass und übernächtigt aus. Im Vergleich zu ihnen verkörpern Caro Michels und ihre Begleiter das blühende Leben. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, so 2 Jahre, on and off. Aber war schon intensiv. Wirkt auch länger nach. Und habt ihr noch Kontakt oder gar nicht mehr? Voll viel sogar. Wir sind jetzt BFF. Ich hatte auch mit ihrem letzten Boyfriend ein gutes Verhältnis. Ich habe sowas vorher auch noch nicht erlebt, dass man mit jemandem, mit dem man früher mal was hatte, so eng sein kann. Ja, ist vielleicht einfach alles lang genug her. Ja, aber ist doch cool. Und was macht ihr jetzt so? Ja, genau. Schreibt die noch? Ah, die war relativ lange in der Krise, ehrlich gesagt. Aber gerade startet die voll durch. Sie hat bei der Turbo Germany Kampagne mitgemacht. Der Löcher? Mit Tutorial? Ihr seid zu dritt? Ja. Die kommt leider nicht rein. Nicht? Nein. Mach dir bitte Platz. Was ist denn jetzt passiert, bitte? Super Go. Das gibt's doch nicht. Ah, die kommen rein, oder was? Nee, die auch nicht. Haben wir zu viel gequatscht? Hast du manchmal originäre Gedanken? Ich glaube nicht. Ich denke nichts, das nicht auch jemand anderes denken könnte. Ich glaube, niemand hat jemals originäre Gedanken. Ja oder nein? Nein. Hast du in den letzten beiden Wochen einen herausragenden Text gelesen? Nein. Doch. Doch, einen fand ich richtig gut. Ja. Hast du in den letzten beiden Wochen über einen Webcontent gelacht? Ja. Kannst du den Namen einer Person nennen, die momentan für dich schwärmt? Ja. Kannst du den Namen der Person nennen, in die du zuletzt verliebt warst? Ja. Hast du in den letzten beiden Wochen einen herausragenden Film gesehen? Ja, Spring Breakers auf DVD. Hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Nein, aber schon lange nicht mehr. Bist du schon einmal mit Hilfe von akustischen Täuschungen, zum Beispiel einem Set von Binaural Beats, zu einem Höhepunkt gekommen? Nein. Hast du in den letzten beiden Wochen jemanden glücklich gemacht? Ja. Was hast du getan? Ich dachte, ich soll immer nur Ja oder Nein sagen. Was hast du getan? Ich habe antizipiert, dass sich meine Großmutter darüber freuen würde, wenn ich sie mal mit einem Stück Kuchen in ihrem Heim besuchen komme. Also habe ich mir letzte Woche 2 Tage freigenommen und bin hingefahren. Sie hat sich wirklich sehr gefreut. Naja, weil ich an diesem Tag eine gewisse Ruhe ausstrahlen konnte, kam sie in Erzähllaune und hat von der Tanzstunde in den 40er Jahren erzählt, wie sie damals heimlich englische Schallplatten gehört hat. Das war sehr interessant für mich. Vor allem die Art und Weise, wie sie von den Platten schwärmte. Und ich glaube, dass sie in diesem Moment glücklich war. Und ich war es auch. Vielen Dank. Turbo Germany möchte in Zukunft gerne mit dir arbeiten. Wir befinden uns in einem Hamburger Innenhof, nur wenige Stockwerke unter einer inoffiziellen Turbo Germany Question Box. Hey, wart ihr auch gerade in der Question Box? Ja, genau. Ich musste da immer Ja und Nein sagen. Caro hatte eher alle anderen adressiert, die sich im Innenhof aufhalten. Nur antwortet Jochen eben als Erster, während die anderen vieldeutig schweigen. Und? Welche Fragen hatten Sie? Du darfst mich duzen, bitte. Ich hatte so Fragen wie, ob ich einen guten Film gesehen hätte und ob ich ein Buch gelesen habe. Sie meinen einen guten Text? Ja, kann sein. Doch, das haben die gefragt. Und ob ich über einen Webinhalt gelacht hätte und auch, ob ich mal jemanden glücklich gemacht habe. Und welche Durchsage kam am Ende? Dass sie sich freuen, mit mir zu arbeiten. Ah. Und bei dir auch? Ja. Ist doch klasse, dann sehen wir uns ja bald wieder, oder? Caro Michels schaut sich um. Und euch? Was haben die zu euch gesagt? Caro Michels Sehnsucht nach Exklusivität, nach Aufbruch und Sinnstiftung, nach etwas Neuem, das ihr voll und ganz entspricht und für das sie all ihre Begabung einsetzen kann, muss enttäuscht werden. So leicht wird es ihr das Turbo Germany Movement nicht machen. Die Sehnsucht von Jochen Grindhammer ist zwar völlig anders gelagert, dennoch öffnet Turbo Germany auch ihm die Tür. An der U-Bahn-Station Landungsbrücken trifft er auf seinen alten Bekannten Paul Steinke, einen jung gebliebenen Hanseaten mit solidem Einkommen. Will nicht klagen. Der Kleine ist erkältet. Ja? Lisa, pass auf ihn auf. Aber halb so wild, sie macht sich halt viele Sorgen. Naja, sag mal, du beschäftigst dich doch auch mit ASMR, oder? Ja, beschäftigen ist vielleicht zu viel gesagt. Also ich schaue mir das manchmal an. Ja. Ich bin da nämlich neulich auf was gestoßen. Mann, oh Mann, da war ich ernsthaft baff. So ein Video, das unter so einem Label lief. Turbo Germany. Genau, kennst du schon? Ja, ja, die haben was. Die haben echt was. Das ist aber nicht nur der ASMR-Output von denen da. Da gibt's manches, das interessant ist. Hast du da mal weitergeschaut? Nach Turbo Germany, meinst du jetzt? Mhm. Nee, bisher nicht. Mach das mal, das ist echt interessant. Okay. Und sonst? Was machst du so? Gut, gut. Ich stelle mich gerade ein bisschen neu auf. Beim Abendblatt habe ich gekündigt. Ernsthaft? Aber du bist doch gerade erst Ressortleiter. Ja, das war nichts mehr für mich. Schon die ganze Zeit nicht. Printzeitung heutzutage. Kann man doch die Wochen zählen, bis das implodiert. Und die Leute klammern sich an ihre Posten. Das war echt nicht mehr mit anzusehen. Und wie geht's das mal? Wir sind seit 3 Monaten getrennt. Oh, das tut mir jetzt leid. Du musst es nicht. Es ist echt für beide besser so. Paul, ich fühle mich frisch wie lange nicht mehr. Es geht wieder was los. 90er und 0er Jahre, meine Güte. Was haben wir die Zeit verschenkt? Aber es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Dein Wort in Gottes Ohr, Jochen. Aber ich bin jetzt echt ein bisschen erstaunt, du. Da steht ja kein Stein auf dem anderen mehr bei dir. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Ja, frag mich das in 2 Wochen nochmal. Na, aber im Ernst, es ist was in Bewegung, weißt du? Ja, ich muss jetzt aber gerade mal weiter. Ich fahre noch nach Berlin heute. Wir sehen uns, ja? Auf jeden Fall, Jochen. Meld dich einfach. Ja. Würde mich freuen. Reicht denn das alles? Ja. Doch, klar. Ich glaub schon. Vorsicht. Ein Freitagabend in Berlin-Schöneberg. Caro Michels besucht Alexander Konami in seiner Einzimmerwohnung. Draußen ist es längst dunkel. Schwarze Februarnacht. Die beiden Geisteswissenschaftsstudenten trinken mit Sekt auf Eis gegen ihre Schwermut an und blicken auf Alexanders Laptop. Schaffst du den öfters? Manchmal, aber eigentlich nie, wenn er selbst vor die Kamera tritt. Er kann nicht so gut reden. Ich muss zugeben, dass ich euch diese Show gar nicht besonders empfehlen kann. Ich finde seine Collagen auch viel besser. Also ich bin angekommen am Funkhaus. Warum er nicht selber merkt, dass er nicht vor die Kamera treten sollte. Müsste ich mal einer sagen. Ausweis, musste meine Adresse hinterlassen, naja, wie auch immer. Glaubst du, dass der Typ ernsthaft in Kontakt zu TG steht? Ja, die Moderatorin war doch eher wunderlich. Ich glaub, weiß nicht, aber ich glaube zumindest, dass er die Questionbox absolviert hat. Warst du in Hamburg dafür? Ja, wieso? Gibt's auch einen in Berlin? Nicht, dass ich wüsste. Riesige Bretter vom Kopf haben, ich sag euch, riesige, meterdicke Bretter. Naja, ihr könnt ja mal reinhören, klickt einfach hier, wenn es euch interessiert, ansonsten... hey, der Sekt ist ganz gut. Ist noch was da? Mhm. Danke. Du trinkst schnell. Na klar, ich war mal Alkoholikerin. Haha. Doch, literally mit 15. Ich war viermal die Woche dicht. Aha. Wir haben uns nach der Schule in die Nürnberger Fußgängerzone gesetzt und gesoffen. Ja, und nicht jetzt hier Bier oder so. Meistens Grey Goose oder Belvedere Wodka. Ach so, ja, mit 15. Ja. Und zwischen 16 und 18 habe ich gar nicht mehr getrunken. Kalter Entzug. Und dann hast du dein 1-0 angeschrieben. Naja, ich war nie schlecht in der Schule. Und jetzt? Kommst du klar? Ja, voll. Na, ich trinke so ein bis zweimal die Woche. Ich meine, ich war ja auch nie richtig süchtig. Ich mochte es einfach, dicht zu sein. Es hat ja auch immer gereicht. Ich hatte Jungs. Ich hatte gute Noten. Die junge Caro zuckt mit den Schultern und lächelt Alexander an. Bist du mal auf irgendwas hängen geblieben? Ja, naja. Ich habe mal viel Weed geraucht, bis ich 21 war. Aber das habe ich bleiben gelassen. So richtig komplett? Mhm. Ich rauche gar nicht mehr. Warum? Naja, es hat mich so ein bisschen zu misstrauisch gemacht. Es haben dann auch alle angefangen damals, es hat genervt. Also auch die, die als Teenies nie geraucht haben, weil sie gehört hatten, dass es schlecht für die Gehirnentwicklung ist, wenn man unter 20 ist. Ich fand es dann einfach echt nicht mehr interessant. Das war bei mir öfters so. Dass ich das Interesse an Sachen verliere, sobald ich mehr über sie weiß. So war das auch bei der Malerei. Also, ich meine, ich mag Kunst irgendwie immer noch, aber halt nicht das Ding, wie man es an der Uni lehrt. Wie lange warst du eigentlich an der Weißen See? 2 Jahre. Ich hätte sogar fast fertig studiert. Aber ich wollte halt einfach nicht in diesen Kunstmarkt hinein. Weißt du, das ist so... Man lernt so Produkte zu machen für bestimmte Nischen. Das ist total unsozial. Das interessiert eigentlich wirklich gar keinen. Und deshalb jetzt Kulturwissenschaft. Ja, das hat mir mehr getaugt. Ein bisschen mehr die Sache durchdringen. Aber naja, ist vielleicht nicht die letzte Sache, die ich mache. Leider kann ich halt nicht absehen, wie lange diese Shootings noch Geld bringen. Ab 27 wird es normalerweise eng. Das schon noch eine ganze Weile ganz gut aussehen. Na, danke. Aber ich hasse diesen Job. Sag, wann wollen wir eigentlich los? Diese Partys fangen ja angeblich schon um 9 an. Entweder um 9:30 oder um 1. Lass lieber früh hingehen. Okay. Alexander Konami und Caro Michels sind offenbar nicht früh genug für den Turbo Germany All-Nighter. Es herrscht großes Gedränge vor dem Plattenbau. Maximal 6 Personen dürfen gleichzeitig in den beengten, langsamen Aufzug. Boah, Mann. Weiß mittlerweile ganz Spanien von diesen Partys? Kennst du hier irgendwen? Naja, vom Sehen halt. Oh Gott. Was ist los? Der ehemalige Printjournalist Jochen Grindhammer hat sich ein Partydress zusammengestellt. Die bordeaux-rote Fliegerjacke ist ihm eine ganze Nummer zu groß. Dafür sind seine schwarzen Halbschuhe so gut geputzt, dass sie im Laternenlicht glänzen. Mensch, sag mal, da sieht man sich ja schneller wieder als gedacht, oder? Und, hast du schon was gehört? Mhm. Ja, wäre ja wohl auch ein bisschen schnell. Hallo, ich bin Jochen. Toro Germany Mover auf Abruf. Alex, hallo. Hi. Und wann hast denn du die Question Box gemacht? Vor 2 Wochen. Ja, aber ist doch noch kein Grund zum Resignieren, oder? Du, Jochen, wir sehen uns nachher auf der Party. Wir gehen noch mal um die Ecken. Ach so, ja, klar. Bis später dann. Ja, bis später dann. Caro und Alex sind bei der Wahl ihrer Bar nicht wählerisch gewesen. Was trinkst du? Wichtig ist ihnen, dass sie an diesem Ort ungestört sind. Die anderen Gäste des Etablissements sind deutlich älter, großteils männlich, weiß und alleine unterwegs. Caro hat Weinbrand Cola bestellt, Alex ein Pilz vom Fass. Prost. Cheers. Was hast denn du eigentlich auf die Frage geantwortet, ob du schon mal auf Binaural Beats gekommen bist? Ich habe Nein gesagt. Du? Ja, ich auch. Dabei habe ich es schon ein paar Mal probiert. Du auch? Klar. Was hat dieser Jochen wohl geantwortet? Ach, der weiß doch gar nicht, was Binaural Beats sind. Oh Mann, und trotzdem wollen sie gern mit ihm arbeiten. Ich meine, das ist schon auch irgendwie dreist, oder? Dreist und gemein den anderen gegenüber. Hast du schon mal jemanden getroffen, der tatsächlich für Turbo Germany arbeitet? Ich glaube nicht, dass irgendwer schon mal jemanden getroffen hat. Naja. Wie meinst du das genau? Ich kann mir vorstellen, dass Turbo Germany gar nicht so viele Leute sind. Vielleicht ist das nur eine WG oder sowas. Nur mal angenommen. Also ausgeschlossen ist das auf keinen Fall. Ein paar Leute, die Materialien leaken und zuschauen, was die Fans daraus machen. Da könnte das Mädchen richtig liegen. Ja, da hört uns jemand zu. Naja, das ist eine Bar hier. Der Privatrede will ich mich zu Hause hinsetzen. Küchentisch. Und am besten ohne Laptop in der Nähe. Und ohne Telefon in der Hose. Und? Sind Sie auch ein Turbo Germany Mover? Nee. Aber ich bin eine von denen, die ich so einen persönlich kenne, du. Und ob er es klappt oder nicht? Und von dem weiß ich, dass die Party da drüben im Plattenbau ganz definitiv nicht zum Movement gehört. Mensch, Sie kennen sich ja aus. Ihr müsst mir nicht klagen. Warum auch den Kerl mit dem dünnen Haar klagen? Ich würde mir an eurer Stelle auch nichts glauben. Aber ruft ihr mal diese Nummer an. Da gehe ich vertrauenswürdigere Leute dran. Ich glaube, die bringt euch Schweine. Ich würde auch nicht zahlen. Das macht 29. Die Visitenkarte von Theke ist Schmidt. 12. Oh, ist aber nicht. Niemand zwingt euch, Kontakt aufzunehmen. Ihr könnt euch weiterhin auf diesen Partys Spaß haben. Schaut in den Spiegel. Er klopft zum Abschied tatsächlich 3-mal auf den Tresen. Schöner Spaß. Und so verschwindet der Fremde aus der Altberliner Kneipe hinaus in die Nacht. Erschöpft, doch keinesfalls würdelos. Caro und Alex starren konsterniert auf die Visitenkarte hinab. Es ist eine Karte von minderer Qualität. Einst blütenweiß, doch früh vergilbt. Da steht halt gar keine Telefonnummer drauf, toller Typ. Siemensallee 14, Maintal, Dörningheim. Kennst du das? Nee. Nein, vielleicht bei Frankfurt. Trinkst du noch was? Klar. Ein Fuji und ein Pilz, bitte. Hallo? Das hab ich gehört, junger Mann. Ein Fuji und ein Pilz. Ob sofort. Der nächste Morgen. Caros Zwei-Zimmer-Wohnung ist alles andere als aufgeräumt. In den Ecken haben sich Staubflusen gesammelt, am Boden stapeln sich Magazine und Bücher. Sie und Alex liegen auf ihrer 1,40 Meter breiten Matratze, vermeintlich als Paar. jedoch weit voneinander entfernt. Sie haben sich in dieser Nacht nicht berührt. Alex wollte es nicht. Caro? Hast du mir Ibuprofen? Im Bad. Warte, ich hol gleich. Es vergehen weitere 100 Minuten, bis Alex und Caro tatsächlich eine Tablette des Schmerzmittels teilen. Durch die Fenster fällt mildes Sonnenlicht. Ein Hauch von Frühling. Ich habe kein Espresso mehr. Bist du okay mit Tee? Ja, klar. Schwarz oder grün? Schwarz. Morgens lieber schwarz. Was haben Sie denn da alles dabei? Ich habe Kunst gekauft. Zwei Wandgemälde des neueren Nihilismus. Postdigital? Mit dieser Zuschreibung habe ich so meine Probleme. Aber indirekt trifft es das wohl auch. Könnte man so zuordnen, ja. Warum kaufen Sie Kunst? Schauen Sie hier. Es geht mir nicht um die Wertanlage. Ich will meinen Flur neu bespielen. Und mich haben diese Bilder intuitiv angesprochen, weil sie eine Gegenwart spiegeln, die nicht mehr die meine ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber finden Sie derartige neuere Gemälde auch sozial relevant? Na, wenn Sie mich so fragen, ich finde schon, dass diese beiden Bilder eine klare Haltung zur Welt einnehmen. Eine Art produktive Verweigerung. Mir erzählt das manches. Aber sozial relevant in einem greifbaren Sinne? Nun, das vielleicht weniger. Ich finde, Sie geben sehr ehrliche Antworten auf meine Fragen. Ich schätze das. Gerne würde ich mich länger unterhalten, aber beim nächsten Stopp muss ich raus. Ein Tipp habe ich für Sie. Behalten Sie die Bildproduktion des Turbo Germany Movements im Auge. Turbo Germany? Genau, der Name ist sehr leicht zu merken. Und der wird die neuen Perspektiven eröffnen. Alles Gute, mein Freund. Für Sie auch. Und danke für den Tipp. Ich bin gespannt. Turbo Germany. Turbo Germany. Mehr als nur sozial. Der Tee steht mittlerweile dampfend auf dem Tisch. Caro und Alex sitzen sich gegenüber. Warum bist du überhaupt mit zu mir gekommen gestern? Ich verstehe das im Nachhinein nicht so ganz. Ich wollte dich nicht kränken. Und ich will es auch jetzt nicht, aber ich bin halt einfach gerade nicht imstande, mich auf irgendwen einzulassen. Ja. Das habe ich auch schon mal erzählt. Aber hey, das fällt dir erst auf, wenn du schon neben mir im Bett liegst? Ja, anscheinend schon. Sorry. Gut, Alex. Fahr ruhig dein Wiener Ding. Hä, mit Wiener, das hat gar nichts zu tun. Ich meine, sorry, ich habe mit Wiener... Alex, ich habe nur irgendwas gesagt, okay? Ich habe definitiv keinen Bock, mich über Wien zu streiten. Wien ist mir scheißegal. Trink deinen Tee in Ruhe aus, ich muss ins Bett. Wir begrüßen nun auch die in Wolfsburg zugestiegenen Fahrgäste auf der Fahrt nach Hinterlagen über Kassel-Wilhelmshöhe, Frankfurt am Main und Stuttgart. Wir so, noch einen Wunsch daher. Ja, ich würde so ein Eis nehmen, Ben & Jerry's Berlinachs. Eine Eiscreme? Sehr gerne, vielleicht eine Tasse Kaffee dazu. Danke. Und für mich noch so ein alkoholfreies Weizen. Na gerne, bringe ich ihn. Und? Wo geht's hin? Nach Frankfurt? Also, nach Maintal, um genau zu sein. Das ist da in der Nähe, kennst du das? Ja, klar. Da hat's mal die größte Skatehalle Europas gegeben. Um die Jahrtausendwende rum. Ach so, echt? Ja, von 1999 bis 2003. Ich war manchmal da. Kommst du eigentlich aus Österreich, oder? Ja, ursprünglich. Wien. Aber ich bin da fast nicht mehr. Ich wohne jetzt in Berlin seit 4 Jahren. Ja, auch Berlin. Bin aber oft weg. Fahr viel Zug. Fühl mich einfach wohler, wenn ich unterwegs bin. Bist du viel im Ausland? Ja, manchmal. Aber schon überwiegend in Deutschland. Das klingt vielleicht doof, aber ich finde, man sollte sich in dem Land herauskennen, in dem man wohnt. Ja. Viele reisen überall rum, aber haben keine Ahnung von Germany. So, ein alkoholfreies Weizen. Zum Wohl. Danke. Und zur Eiscreme. Das Ferlinat ist uns leider ausgegangen. Kann ich Ihnen eine andere Sorte anbieten? Ach so, schade. Nein. Oder was gibt's denn so? Es gibt noch Ben & Jerry's Cookie Dough, Magnum Mandel und Vanilleeis. Also das Vanilleeis als Kugel. Nee, nee, danke. Also bringen Sie mir doch einfach auch so ein Getränk. Ein alkoholfreies Weizen? Ja, genau. Kommt sofort. Hervorragende Wahl. Und was gibt's in meinem Teil zu tun für dich? Suchst du Freunde oder was? Nee, gar nicht. Ich kenne da niemanden. Wobei, in Frankfurt wohnt ein Freund von mir. Ach ja, wie heißt der? Ich kenne auch ein paar Leute. Max. Max. Der studiert da in der Städtenschule. Ach so, na dann. Dann meine ich doch einen anderen Max. Der, den ich meine, der ist Lehrer. Sport und Kunst. Sport und Kunst? Ein alkoholfreies Weizen. Zum Wohl. Danke. Das ist eigentlich eine ganz schöne Fächerkombination. Ja, finde ich auch total. Ja. Hat man nicht so viele Korrekturen, gell? Ja. Und wo fährst du hin? Ich springe schon in Fulda raus. Meine Mutter wohnt dort. Na dann, auf Fulda. Auf mein Teil. Leute fragen, warum ich mich als Mover bezeichne und, naja. Mover sind immer am Move. Aber das ist nur die Geste. In Wahrheit sind wir keine Mover, weil wir moven, sondern weil wir dafür sorgen, dass etwas ins Moven gerät. Es beginnt in den kleinen Städten und es weitet sich aus. Urbane Allianzen. Turbo Worldwide. Global aktive Mover. Regional aktive Mover. Wir moven als Vorbilder voran. Turbo Germany has just begun. Alexander Konami geht in einem regendichten Anorak durch die feuchte Spätfebruarluft. Er hält sich sein 4 Jahre altes Samsung Galaxy, das er aus Understatement-Gründen immer weiter und weiter benutzt, dicht ans Ohr. Es ist ihm, und das muss er sich nun eingestehen, ein tiefes Anliegen, der jungen Caro Michels von seinem Ausflug zu erzählen. Es tut mir wirklich leid. Ich bin total enttäuscht. Von mir selbst. Wenn ich zurück in Berlin bin, würde ich echt gern wiedersehen, darf ich? Das werden wir sehen. Meld dich halt einfach, Alex. Ja. Ja, das werde ich. Danke. Wie ist es da so in diesem Maintal? Naja, ich kam gerade an einem Restaurant vorbei. Regionale Küche. Es gab fast nur Schweinefleisch. Ist halt eine Kleinstadt. Die Siemensallee, die müsste hier gleich irgendwo sein. Du bist schon auf der Siemensallee jetzt? Ja. Und die 14 ist... Ja, die 14 ist hier. Leg besser auf. Was? Na, ich würde auflegen jetzt. Meinst du das ernst? Caro? Alex Konami liest das Klingelschild des Reihenhauses. T.G. Schmidt steht dort. Die Buchstaben T und G sind eingekreist, im Stile eines Logos. Daneben der Name Schmidt, mit DT. Alex Konami hält inne. Er ist nervös. Guten Tag. Wer ist denn da? Hier ist Alex. Alex Konami. Willkommen, Alexander Konami. Bitte treten Sie ein. Turbo Germany. Ein Radiostück von Leifrand. Mit Fabian Busch als Erzähler, Noah Saavedra als Alexander Konami, Barbara Prakopenka als Caro, Sebastian Rudolph als Jochen Grindhammer, Martin Reinke als Dozent, Sabine Brandy als Moderatorin und Nico Holonitsch als YouTuber und Studiogast. Sowie Daniel Brandy.